Top 5. Wenn ab Donnerstag im ziemlich heruntergekommenen Hotel El Royal in den 1960ern eine illustre Schar von Menschen zusammenkommt, gespielt unter anderem von Jeff Bridges, Dakota Johnson und Chris Hemsworth, dann ist dem erfahrenen Kinogänger klar, vieles wird hier nicht mit rechten Dingen zugehen, so wie in Hitchcocks Psycho oder in Kubricks Shining. Aber das Hotel als Ort im Film, es hat noch ein paar andere Varianten parat. Und die hat Hartwig Tegler für die Top 5 der Hotelfilme zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Kommen Sie bitte herein. Ein Wetter ist das. Haben Sie etwas frei? Wer ist da? Ich bring sein Frühstück. Hotelzimmer sind von Natur aus unheimlich. Und fast immer nicht von dieser Welt. Lust auf den Film? Platz 5. Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, 2014. Es war einmal in Osteuropa zwischen den Weltkriegen 1930er Jahre, in einem Hotel, so luxuriös, so opulent, ungeheuer verschlungen mit all den Gängen, Stockwerken, ja, und Möglichkeiten, auch denen der Erzählung. Wer bist du? Ich bin Zero, Sir, der neue Lobbyboy. Zero, sagst du? Ja, Sir. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Wer hat dich eingestellt? Das war Mr. Mosher, Sir. Mr. Mosher? Es war einmal, once upon a time, nein, nicht in the West, sondern in the East, Osteuropa, ein Märchenraum, wo der Concierge, Ralph Fiennes, ein großer Märchenerzähler ist und dabei ungeheuer schlitzohrig. Das Grand Budapest, das Hotel in diesem Film, ist wie ein riesiges, bewegtes Aufklappbild, bei dem es immer wieder neue Einzelheiten zu entdecken gibt, auch viel Trauer über das, was vergangen ist und vielleicht nie real war. Ein ganz eigener Kosmos, so wie es das Hotel im Film immer ist, in vielen Varianten. Manchmal ist es ein Schutzraum. Platz 4. Hotel Rwanda von Terry George, 2004. Willkommen im Mille Collines. Ich bin Paul Lucessa Bagina, der Hotelmanager. Hi. Terry George weiß, dass ein Völkermord ohne eine Retterfigur wie Spielbergs Oskar Schindler nicht kinotauglich ist. Paul ist so eine Figur. Der Hotelmanager rettete rund 1000 Menschen während der Massaker in Ruanda das Leben. Mit Klugheit und Geld. Was muss ich bezahlen, damit Sie es nicht tun? Sehen Sie die Menschen an. Das sind keine Rebellen. Befehl. Nennen Sie mir den Preis. Mit viel Hollywood-Pathos ist das Hotel hier als fragiler Fluchtpunkt in einer mörderischen Welt inszeniert. Manchmal ist das Hotel auch Rückzugsort, abgeschlossene Höhle bis zum Tode. Was führt dich nach Las Vegas? Ich bin nur hier, um mich tot zu saufen. Platz 3. Leaving Las Vegas von Mike Figgis, 1995. Die Geschichte eines Trinkers und seiner letzten Liebe. Er will weiter trinken, sie will nicht, dass darüber gesprochen wird, dass sie Prostituierte ist. Und in einem fast feierlichen Akt der Selbstzerstörung, den Nicolas Cage voller Hingabe, er bekam dafür einen Oscar, zelebriert, wird das Hotelzimmer im groben, körnigen, schimmernden Licht zur Kathedrale des Deliriums, Tempel menschlichen Leidens. Manchmal ist das Hotel ein Transitraum, Raum zwischen den Welten. Was machen Sie hier? Drehe für 2 Millionen eine Whisky-Werbung, während ich irgendwo Theater spielen könnte. Platz 2. Lost in Translation von Sofia Coppola, 2003. Was machen Sie hier? Mein Mann ist Fotograf und er hat hier einen Auftrag. Ich hatte Zeit und bin mitgekommen. Der alte Schauspieler und die junge Frau Bill Murray, Scarlett Johansson, an der Hotelbar des japanischen Luxushotels. Merkwürdige Existenz an einem ganz fremden Ort. Eine Art von Nichtsein, in der die beiden die Kultur und die Sprache nicht verstehen und so auf sich restlos geworfen sind. Keine Ablenkung mit Vertrautem. Zarte Liebe kann entstehen. Die Intensität der Fremde verdichtet sich an der Bar dieses Hotels. Faszinierende Meditation über das Fremde. Und manchmal ist das Hotel ein verrückter Ort oder auch ein Ort des Verrücktseins. Willkommen im Hotel Earl. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich habe reserviert, Barton Fink. Platz 1. Barton Fink von Joel und Ethan Coen. 1991. Im verschlungenen Labyrinth aus Gängen, Treppen und Türen öffnet sich im geschlossenen Kosmos des Hotels eine Welt aus Obsessionen, Verdrängtem, Üblem oder Lustvollem, allem also, was der Gast mitbrachte im Koffer oder seinem Inneren. Der Autor bei den Coen-Brüdern, gespielt von John Turturro, wird von seiner Schreibblockade in den Wahnsinn getrieben. An den Wänden, unter den Fluren des Hotels, brechen Barton Finks Dämonen hervor. Die Frau liegt tot in seinem Bett. Ich bin's nicht gewesen. Ich bin's nicht gewesen. Sei ruhig. Aber danach ist er seine Schreibblockade los. Die absurde Komödie der Coen-Brüder über den getriebenen Drehbuchautor quasi gefangen im Hotel wird zur gnadenlosen Dekonstruktion der Traumfabrik. Die Zimmer in solchen Hotels, real oder geträumt, sind von Natur aus unheimlich.